Geduld. Klar doch. Warten Sie mit dem nächsten frei werdenden Apparat. Danke, Uschi. Legen Sie nicht auf. Nein. Hallo Rolf. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Und zwar, ich habe hier im Internet, habe ich Ihre Nummer zufällig gefunden. Und ich wollte fragen, ist es, kann ich bei Ihnen was, Bücher bestellen? Können Sie, ja. Ja? Aller Art? Aller Art, ja. Auch abonnieren, geht das? Es geht auch abonnieren, ja. Also ich weiß ja nicht, vielleicht ein bisschen blöd oder so, aber den kann ich den Playboy bei Ihnen auch abonnieren? Können Sie auch, ja. Ach so, und hier Coupé? Ist das jetzt alles ernst gemeint? Ja, ja, ich weiß nicht, wenn Sie, ist es für Sie peinlich oder so, oder? Nein, peinlich nicht, aber ja. Wir kriegen schon mal so Scherzanrufe, wissen Sie? Ja, hören Sie mal, also bitte. Sehen, dass es keiner ist. Also, das ist ja wohl heutzutage gar nicht mehr lustig, wenn man hier sich, wenn man sich so in die Zeitschriften reinzieht oder was. Ja. Oder? Nee, prinzipiell machen wir das, ja. Ach so. Und haben Sie jetzt nur deutsche Bücher? Wir können auch englischsprachige oder französischsprachige Bücher. Achso, aber weiter ausländisch nicht, oder? Wird schwieriger. Können wir aber zumindest versuchen. Weil ich suche ein pakistanisches Buch. Na, das ist ganz schwierig. Es gibt auch deutschsprachig, aus dem Asylantenheim heißt das, aber ich weiß nicht, ob Sie das da vielleicht haben. Aber Ihr Anruf ist doch nicht so ganz ernst gemeint, oder? Doch, eigentlich schon. Ja? Nee, ja, wirklich. Können Sie mir denn Ihren Namen sagen? Mein Name? Ja. Steffens. Ah ja. Ja. Und die Adresse? Adresse? Edendorfer Straße 12 in Itzehoe. Aha. Jawohl. Postleitzahl wollen Sie auch noch? 25524. Aha. Ja. Haben Sie auch den türkischen Playboy da? Nein, den haben wir nicht da. Ah, oh, schade. Ich glaube, ich lege jetzt besser auf. Warum ditte? Tschüsschen. Warum? Ey! Ich wollte heute Abend meinen Spaß haben, Mann! Du Pisser! Okay. Oh Mann, die checken das immer. Ich glaube, ey, so viele rufen da immer an und verarschen die Leute. Mann, was macht ihr denn? Warum verarscht ihr die denn? Die glauben mir ja gar nicht mehr.